Deutschlandfunk. Kommentar. Im Rahmen einer umfassenden digitalen Regulierungsoffensive hat sich die EU auf ein neues Gesetz geeinigt, den Digital Markets Act. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, von dem auch die Verbraucher profitieren werden, meint unser Kommentator Falk Steiner. Mit dem Digital Markets Act betritt die EU das sprichwörtliche Neuland. Mit dem Gesetzeswerk sollen besonders große Digitalunternehmen dazu gezwungen werden, anderen Anbietern Raum zu lassen und Alternativangebote auch ganz praktisch zu ermöglichen. Und das ist auch dringend nötig. Denn bislang verfolgten einige Anbieter eine Strategie, die Nutzer möglichst umfassend an sich zu ketten. Damit waren Einnahmen garantiert, neu aufkommende Konkurrenz hatte am Markt so gut wie keine Chance. Genau das soll sich nun ändern. Die größten Anbieter im Netz müssen künftig nach neuen Regeln spielen. Regeln, die Europa gemacht hat, die aber für hier operierende US- und chinesische Digitalunternehmen genauso gelten. Das betrifft eine Vielzahl von Bereichen, in denen die isolierten Ökosysteme der Anbieter aufgebrochen und damit durchlässiger werden sollen. Die für Endnutzer am ehesten spürbare Regelung wird dabei das neue Regime für Kurznachrichten-Apps wie WhatsApp oder Apples Messenger sein. Diese müssen nach und nach untereinander und mit anderen Anbietern wie Threema oder Signal interoperabel werden. Das heißt, Nutzer des einen Dienstes müssen auch von anderen Diensten aus erreichbar sein. Der Digital Markets Act ist damit ein Experiment und er ist nur ein Teil eines großen europäischen Digitalregulierungsgesamtpaketes. Derzeit wird bereits der zweite Akt verhandelt, der Digital Services Act, der noch direktere Auswirkungen haben wird. Mit diesem werden viele Pflichten aller größeren Online-Anbieter sozialer Netzwerke und Handelsplattformen neu geregelt. Damit wollen Kommission, Rat und Parlament vielen Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre zugleich entgegentreten, von unzuverlässigen Anbietern im Online-Handel bis zu Hassinhalten. Die neuen Regeln aus Europa werden auch in den USA intensiv verfolgt und könnten, ähnlich wie einst die Datenschutzgrundverordnung, global die Standards setzen. Dass Europa sich vom Beobachter zum Rahmengeber der digitalen Welt entwickelt, ist dabei in diesen Tagen von besonderer Bedeutung. Europa braucht Amerika, doch Amerika braucht auch Europa, gerade im Neuland. Im US-Kongress wird sehr genau geschaut, welche der Regeln funktionieren, um sie gegebenenfalls übernehmen zu können. Das ist eine gute Entwicklung. Für die Bürger in der EU, aber auch für alle Nutzer der großen Digitalanbieter in anderen Weltregionen.